willkommen zum Podcast Divin Gedanken am Mittwoch. Ich bin wieder aus Holland zurück und habe auch mein Notebook auf dieser Reise zerstört. Deswegen melde ich mich jetzt nur mit Notausrüstung, sprich In-Ear-Kopfhörern, einem Mikro und dem Ersatzlaptop. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt hier alles. Roman hat es auch geschafft, sein Notebook zu zerstören. Das heißt, er wird sich die nächsten... Ach Gott, die Katze. Er wird sich die nächsten 4 Wochen nicht melden können, aber dafür gibt es beim Podcast der Viren Gedanken eine Neuerung. Und zwar gibt es ab jetzt bei uns Wecasts. Juhu! Was kann ich aus Holland erzählen? Eigentlich nicht viel. Ich glaube, wenn man den Wind dort länger ertragen muss, dann wird man verrückt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Menschen in Holland verrückt sind, aber ich glaube, dass ich verrückt werden würde. Okay, ich bin schon ein bisschen verrückt. Aber mir kommt vor, die Frauen in Holland, die haben sich dem Wind angepasst. Es gibt ganz große, schlanke, wo der Wind nicht angreifen kann. Und deswegen können die dem Wind trotzen. Und dann gibt es die etwas kleineren, breiteren. Die haben einen tiefen Schwerpunkt und sind einfach zu schwer, dass sie der Wind wegweht. Ist vielleicht ein bisschen gemein, entspricht aber vollkommen der Wahrheit. Falls ihr irgendeine andere Meinung zu dem Thema habt, dann sagt es mir. Ich kann das einfach ignorieren. Wir hören uns dann am Freitag wieder und ab nächster Woche gibt's dann die Wecasts. Also, freut euch schon darauf. Bis die Tage, tschüss!